Erster im nächsten Jahr schickte David Job und das Heer in den Krieg. Sie kämpften gegen die Ammoniter. David blieb aber in Jerusalem. Zweiter eines Abends ging David auf dem Dach seines Palastes spazieren. Er sah eine Frau, die sich wusch. Die Frau war sehr schön. Dritter David fragte nach der Frau. Jemand sagte, das ist Bathseba. Sie ist die Tochter von Eliam und die Frau von Uria. Vierter David schickte Boten und ließ sie holen. Er schlief mit ihr. Danach ging sie wieder nach Hause. Fünfter, die Frau wurde schwanger. Sie schickte eine Nachricht an David, ich bin schwanger. Sechster, da schickte David eine Nachricht an Job. Er sagte, schick mir Uria hierher. Job schickte Uria zu David. Siebter, Uria kam zu David. David fragte ihn nach Job und dem Heer. Er fragte auch nach dem Krieg. Achter, David sagte zu Uria, geh nach Hause und ruhe dich aus. Uria verließ den Palast. Der König schickte ihm ein Geschenk hinterher. Neunter, aber Uria ging nicht nach Hause. Er schlief am Eingang des Palastes bei den Dienern. Zehnter, man sagte David, Uria ist nicht nach Hause gegangen. David fragte Uria, warum gehst du nicht nach Hause? Du kommst doch von einer Reise. Elfter, Uria sagte, das Heer und die Lade sind im Feld. Mein Herr Job und seine Männer schlafen draußen. Soll ich dann nach Hause gehen und essen und trinken? Ich tue das nicht. Zwölfter, David sagte zu Uria, bleib heute noch hier. Morgen darfst du gehen. So blieb Uria diesen Tag in Jerusalem. Dreizehnter, am nächsten Tag lud David ihn zum Essen ein. Uria trank viel Wein und wurde betrunken. Am Abend schlief er wieder bei den Dienern. Er ging nicht nach Hause. 14. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Job. Er gab Uria den Brief mit. 15. In dem Brief stand, stellt Uria ganz nach vorne in den harten Kampf. Dann lasst ihn allein, damit er stirbt. 16. Job beobachtete die Stadt. Er stellte Uria an einen gefährlichen Ort. Dort kämpften die starken Feinde. 17. Die Männer aus der Stadt kamen heraus und kämpften. Einige Soldaten von David starben. Auch Uria starb im Kampf. 18. Job schickte einen Boten zu David. Er berichtete alles über den Kampf. 19. Job gab dem Boten einen Befehl. Er sagte, erzähle dem König alles über den Krieg. 20. Vielleicht wird der König wütend. Vielleicht fragt er, warum seid ihr so nah an die Stadt gegangen? Wusstet ihr nicht, dass sie von der Mauer schießen? 21. Wer tötete Abimelech? Eine Frau warf einen Stein von der Mauer auf ihn. Warum seid ihr so nah an die Mauer gegangen? Dann sagst du, auch dein Diener Uria ist tot. 22. Der Bote ging zu David. Er erzählte ihm alles, was Job gesagt hatte. 23. Der Bote sagte, die Feinde waren stärker als wir. Sie kamen auf das Feld heraus. Wir jagten sie bis zum Stadttor zurück. 24. Aber die Schützen schossen von der Mauer auf uns. Einige Diener des Königs starben. Auch dein Diener Uria ist tot. 25. David sagte zum Boten, sag das zu Job, sei nicht traurig. Das Schwert tötet mal diesen und mal jenen. Kämpfe weiter gegen die Stadt und zerstöre sie. 26. Die Frau von Uria hörte, dass ihr Mann tot war. Sie weinte um ihn. 27. Nach der Trauerzeit holte David sie in seinen Palast. Sie wurde seine Frau und bekam einen Sohn. Aber Gott gefiel nicht, was David getan hatte.